Meine Damen und Herren, an Gleis 12, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vielen Dank. Meine Damen und Herren am Gleis 11, willkommen im Hannover Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten: Intercity 1990 nach Berlin Südkreuz über Berlin Schwandau, Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 19:05 von Gleis 7. Intercity Express 774 nach Kiel Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof Neumünster. Abfahrt 19:20 von Gleis 7. Regionalexpress nach Norddeich über Nienburg Bremen Hauptbahnhof Oldenburg Hauptbahnhof. Abfahrt 19:21 von Gleis 12 am selben Bahnsteig gegenüber.